Kameramann. Grüßt euch, Freunde. Ich bin der Kameramann. Ich bin der Kameramann. Weil es bei Bleile und mir teilweise zeitliche Schwierigkeiten gibt, werde ich eventuell auch in Zukunft öfter vor der Kamera stehen. Doch nun zum Thema. Kamerafrau ist auf einen Artikel aus der Vice gestoßen, den wir hier mal besprechen sollten. Der Text wurde von Gaston Latz geschrieben und trägt den Titel »Ich wurde sexuell belästigt von Frauen«. Unter einer solchen Überschrift erwarte ich eine alternative Sicht auf das Thema sexuelle Belästigung. Denn erfahrungsgemäß gelten Männer hier oft als Täter und werden als Opfer eher belächelt und nicht ernst genommen. Ob diese Problematik im Artikel differenziert und aufrichtig dargestellt wird, klären wir im Verlauf dieses Videos. Zunächst lesen wir, was der Autor meint, wenn er sagt, er wurde sexuell belästigt. Was genau gilt eigentlich als sexuelle Belästigung? Seit 2016 ist sie auch ohne direkte Androhung oder Ausübung von Gewalt strafbar und im § 177 des Strafgesetzbuches geregelt. Ich will nicht anfangen, kleinlich auf Paragraphen rumzureiten, aber diese Fehlinformation hat später noch weitreichendere Konsequenzen. Also aufgepasst. Der Autor meint, sexuelle Belästigung sei in § 177 des Strafgesetzbuches geregelt. Tatsächlich findet man das Wort Belästigung in diesem Paragraphen aber überhaupt nicht. Denn hier werden ausschließlich schwerwiegendere Straftaten wie sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geregelt. Hätte der Autor im Strafgesetzbuch nach sexueller Belästigung gesucht, wäre er in § 184i fündig geworden. Dass es sich dabei nicht um einen versehentlichen Zahlendreher im Paragraphen handelt, wird schnell deutlich. Denn der Autor zitiert den Gesetzestext. Demnach begeht jeder einen sexuellen Übergriff, der gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt. Das heißt auch, dass man eine Frau nicht befummeln darf, wenn sie sich betrunken oder schläfrig vielleicht nur halbherzig dagegen zur Wehr setzt. Selbst wenn sie es nur leise sagt oder so, dass manche Männer sich einreden könnten, sie meinte eigentlich ja. Nein heißt nein. Wieso ist in dieser Veranschaulichung des Gesetzes das Opfer eine Frau? Sollte es in dem Artikel nicht eigentlich um die sexuelle Belästigung gehen, die von Frauen ausgeht und Männer betrifft? Schließlich ist der Autor ein Mann und die Überschrift lautet »Ich wurde sexuell belästigt von Frauen«. Trotzdem meint der Autor hier, männliche Leser belehren zu müssen, dass Nein auch wirklich Nein heißt und bedient die klassische Sicht vom Mann als Täter und der Frau als Opfer. Diese Sicht wird in einem weiteren Abschnitt sogar nochmals bestärkt. Laut einer repräsentativen Studie der Europäischen Grundrechteagentur zum Ausmaß von Gewalt gegen Frauen von 2014 haben EU-weit bis zu 102 Millionen Frauen, 55% aller Frauen, seit dem 15. Lebensjahr sexuelle Belästigung erlebt. Hier wird wieder von sexueller Belästigung gesprochen. Ein Tatbestand, den der Autor des Artikels in § 177 des Strafgesetzbuches wiederfindet, unter dem nach schwere sexuelle Straftaten bis hin zur Vergewaltigung umfasst. Ob diese Definition sich auch in der hier präsentierten Studie wiederfindet? Hier eine Auswahl an Punkten, die in dieser Studie unter sexuelle Belästigung fallen. Wonach die Erhebung fragte, sexuelle Belästigung. Unangemessenes Starren oder anzügliche Blicke, durch die sie sich eingeschüchtert fühlten. Zweideutige, sexuell anzügliche Kommentare oder Witze, durch die sie sich angegriffen, beleidigt fühlten. Hey, willst du vielleicht an meiner Möhre knabbern? Unangemessene Einladung zu einem Rendezvous. Hey, hättest du Lust, heute mit mir ins Kino zu gehen? Zu Beginn verweist der Autor bei der Definition von sexueller Belästigung auf einen Paragraphen, der unter anderem Vergewaltigung betrifft. Und hier fallen schon unangemessene Fragen nach einem Date darunter? Der Autor fasst ja willkürlich und undifferenziert alles unter sexuelle Belästigung zusammen. Ich will das Problem nicht kleinreden, aber mit einer solchen Pauschalisierung wird man der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht. Neben dieser haarsträubenden begrifflichen Unstimmigkeit ist es auch schwierig herauszulesen, was der Autor mit seinem Artikel überhaupt mitteilen möchte. In Anekdoten erzählt er von ungewollten sexuellen Kontakten. So griff ihm eine Frau in die Hose. Er wurde im betäubten Zustand in seinem Bett befummelt und einmal hat sich ein Mädchen vor ihm entblößt. Bei der Schilderung dieser Vorfälle scheint er das Bedürfnis zu haben, sich immer wieder dafür zu rechtfertigen, dass er als Mann auch ein Opfer sein kann. Und er scheint Angst zu haben, Frauen vor den Kopf zu stoßen, wenn er seine persönlichen Erfahrungen preisgibt. Beispielhaft wird diese traurige Befangenheit in der Erzählung seiner ersten sexuellen Belästigung deutlich. Der erste sexuelle Übergriff in meinem Leben geschah allerdings durch einen Mann, durch einen älteren, weißen Mann. Dass der Mann weiß gewesen ist, ist für die Bewertung des Vorfalls sicher höchst interessant. Besonders aufschlussreich wird allerdings der Schluss dieser Anekdote. Zum Glück blieb es meine einzige Erfahrung mit sexueller Übergrifflichkeit durch Männer. Auch wenn ich im Vergleich öfter sexuelle Belästigung durch Frauen erlebt habe, bin ich mir bewusst, dass der umgekehrte Fall die Regel darstellt. Wenn du persönlich sexuelle Belästigung durch Frauen erfährst, wäre der umgekehrte Fall, dass du persönlich Frauen sexuell belästigst. Und das soll der Regelfall sein? Gehst du also permanent durch die Gegend und belästigst jedes weibliche Wesen, das nicht bei drei auf dem Baum ist? Eventuell ist es nur eine kleine sprachliche Ungereimtheit und du meintest mit umgekehrtem Fall natürlich, dass Männer allgemein eher Frauen belästigen. Aber dass du diesen Umstand immer wieder hervorheben musst und ihn so gezwungen unterbringst, dass du dabei sprachliche Unsauberkeit in Kauf nimmst, zeigt doch, dass du deinen eigenen Opferstatus zu oft erklären und unterordnen musst. Wie es zu dieser Befangenheit kommt, lässt sich gegen Schluss des Artikels ablesen. Erst als ich mit Anfang 30 begann, mich mehr mit Feminismus und Geschlechterrollen zu befassen, erschien mir diese Erfahrung bedeutungsvoll. Der Autor wurde also durch die Auseinandersetzung mit Feminismus hinsichtlich der Bewertung bestimmter Situationen sensibilisiert. Was er vorher als zu offensive weibliche Flirtversuche wahrgenommen hat, sieht er jetzt als sexuelle Belästigung. Es ist grundsätzlich nichts Falsches daran, durch angeeignetes Wissen sein Bewusstsein zu erweitern und deshalb bestimmte Dinge neu einzuordnen. Was allerdings sehr traurig ist, ist die Tatsache, dass der Autor Gaston Latz selbst der Auffassung zu sein scheint, als Mann nicht einfach seine Erfahrung als Opfer präsentieren zu können, ohne dabei permanent feministische Narrative von männlichen Tätern und dem Patriarchat zu unterstreichen. Wie wichtig ihm das ist, zeigt sich im Schlusswort seines Artikels. Ohne hier sexuelle Gewalt, die eindeutig eine Männerdomäne ist und bleibt, relativieren zu wollen, wie es Männern ist und andere Reaktionäre und Dumpfbacken tun, habe ich doch erfahren, dass es auch anders aussehen kann. Dass es Frauen gibt, die die Intimsphäre anderer missachten und übergriffig werden und dass auch Männer Opfer sexueller Belästigung, wenn nicht sogar sexueller Gewalt werden können. Bevor er sich überhaupt traut, von männlichen Opfern zu reden, muss Gaston hier erstmal eine Tirade über Teile der Männerwelt loswerden. Es ist natürlich wichtig, Probleme in einem Kontext darzustellen und man kann in einem Artikel über männliche Opfer sexueller Belästigung natürlich auch über weibliche Opfer und das Ausmaß reden. So wie das in diesem Artikel passiert, wird das Problem aber nicht aufrichtig dargestellt, sondern marginalisiert. Kritische Töne bezüglich des Themas schlägt der Artikel zwar stellenweise an, wird dabei aber nie laut und zieht sich immer wieder darauf zurück, die männliche Opferrolle zu relativieren. Ein offener Umgang mit dem Thema wird zusätzlich dadurch erschwert, dass der Autor den Kernbegriff sexuelle Belästigung willkürlich umdefiniert. Er verweist auf Gesetze, aber verwendet selbst eine ganz andere Definition, sodass nie klar wird, was eigentlich gemeint ist. Die Überschrift des Artikels könnte man deshalb lesen als "Ich wurde vergewaltigt von Frauen" oder "Ich wurde falsch angeguckt von Frauen". Wenn man schwerwiegende Fälle und Geringfügigkeiten undifferenziert unter denselben Oberbegriff zusammenfasst, wird durch die Verbesserung der Wortbedeutung eine angemessene Problembetrachtung deutlich erschwert. In diesem Sinne, behaltet den Durchblick und bleibt im Bild. So, dann möchte ich mich auch nochmal ins Video schleichen, um mich bei meinen Patrons zu bedanken. Wir sehen uns bald und bis dahin, bleibt logisch.